hörst du es singen und klingen durch Straßen und Räume. Yeah. Spürst du es beben und schweben durch Lüfte und Bäume. Es jubiliert und es führt dich in himmlische Sphären, ja. Du nimmst es wahr, doch du weißt es dir nicht zu erklären. Oh nein, göttliche Stimmen besingen, was Menschen ersehnen. Und sie durchdringen die Nebel verlorener Tränen. Es ist die Zeit, die bereit ist, an Wunder zu denken, ja. Nicht dem fatalen, banalen Vertrauen zu schenken. Nein! Ich baue auf Jesus. Ich hoffe auf Jesus. Sein Kommen wird die ganze Erde erlösen. Er wird sie erlösen, oh ja! Träumen. Will wie ein Kind meinen Künder der Wahrheit bestaunen. Oh ja, nicht mehr in Zangen befangener menschlicher Laune. Nein! Ich baue auf Jesus. Ich hoffe auf Jesus. Sein Kommen wird die ganze Erde erlösen. Er wird sie erlösen. Oh ja! Und schweben durch Lüfte und Bäume. Bäume! Lasst uns das Wüten der Kriege für immer beenden. Oh ja! Öffnet die Fäuste des Terrors zu betenden Händen. Ja! Jubilation! Jubilation! Jubilation! Jubilation! Jubilation! Jubilation!